Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt. Als die Bomben fallen, lebt Nashtat in Damaskus im Lager Yarmouk. Granaten treffen sein Viertel. Nashtat taucht unter. Als er zurückkehrte, lagen die Gebäude in Trümmern, erzählt Nashtat. Leichen überall. Es ist niemand da gewesen, um die Leichen zu beseitigen. Die Leichen begannen zu stinken, sagt Nashtat. Die Leute aus dem Viertel mussten sie verbrennen. Nashtat erzählt, wie er ein Auto mietete. Er stieg ein mit seiner Frau und den 5 Kindern und fuhr nach Beirut. Man hat keine Wahl, meint Nashtat. Wer keinen Ausweg findet, stirbt. In Beirut bekam Nashtat einen Anruf. Eine Zusage. Unplanbar. Wie ein Sechser im Lotto. Abdo, Nashtats Sohn. In Syrien sei er in die Oberstufe gegangen, bis der Krieg kam. Fast hätte er aufgegeben. Aber man müsse doch für seine Chancen kämpfen. Abdo tastet nach seinem Haar. Seine Elvis-Locke steht kerzengerade. Ein Kontingent sucht Asyl. Ein Feature über deutsche Flüchtlingspolitik und die Macht der Kommunen. Von Thilo Guschers. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky. More blue, if I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand. Tell me why, oh why, oh why can't my dream. März 2011. Erste Demonstration in Syrien. April 2011. Heckenschützen beschießen Demonstranten. 112 Zivilisten sterben. Juni 2011. Tausende Syrer fliehen in die Türkei. Juli 2011. Hunderttausende gehen auf die Straße. Militäroffensive gegen die Stadt Hama. August 2011. Mehr als 1.900 getötete Zivilisten seit Beginn der Krise, schätzen Menschenrechtler. Dezember 2011. Mehr als 5.000 Tote. April 2012. Die syrische Armee beschießt ein türkisches Flüchtlingslager. Mehr als 24.000 Syrer sind in die Türkei geflüchtet. 25. Mai 2012. Massaker in Hula. Mehr als 100 Zivilisten sterben. Die meisten von ihnen Frauen und Kinder. 21. August 2013. Giftgasanschlag nahe Damaskus. 1.400 Tote, sagt die US-Regierung. Innerhalb eines Monats fliehen 100.000 Syrer. Frühjahr 2014. Die UN haben aufgehört, die Toten in Syrien zu zählen. 2,5 Millionen Syrer sind im Ausland auf der Flucht. Weitere 6,5 Millionen innerhalb Syriens. Das sind über 40% der Bevölkerung. Die Hälfte von ihnen Kinder und Jugendliche. Das erste Wort hat turnusgemäß der Vorsitzende der IMK, Herr Pistorius. Es gab einige wichtige Punkte, über die wir heute gerne berichten wollen. Ich fange mal an mit einem, der in den letzten Tagen besonders breiten Raum eingenommen hat, nämlich die Frage, wie gehen wir mit der Aufnahme syrischer Flüchtlinge um? Ende 2013, Innenministerkonferenz in Hannover. Um die Not der wirklich am schlimmsten Betroffenen wirklich zu lindern und Zuflucht und Schutz in dem Maße zu gewähren, wie es Europa aufgrund seiner Leistungsfähigkeit insgesamt, aber auch der einzelnen Mitgliedstaaten zukäme. Deswegen haben wir verabredet, dass wir die Zahl derjenigen, die wir aufnehmen, verdoppeln. Das heißt, wir nehmen weitere 5.000 auf. Ja, ich heiße Günter Burkhardt, bin Geschäftsführer von Pro Asyl. Also was mich daran ärgert, ist der Bezug zur Leistungsfähigkeit Europas. Das sind 5.000 oder 10.000 Flüchtlinge. Ein Witz. Das ist eine sehr engherzige Politik, die gemacht wird, vom Bundesinnenministerium ausgehend. Das Flüchtlingskontingent aufzunehmen, wurde von der Bundesregierung beschlossen. Es teilt sich in zwei Aufnahmeanordnungen zu je 5.000 Plätzen. Die erste Anordnung folgt eine Liste mit Namensvorschlägen durch das Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Die zweite Anordnung dient dem Familiennachzug. Insgesamt umfasst das Kontingent weniger als 1% der Syrer, die ins Ausland geflohen sind. Zusätzlich gibt es Flüchtlingsprogramme der Länder. Baden-Württemberg etwa nimmt weitere 1.000 Syrer. In Deutschland leben 50.000, 60.000 Menschen aus Syrien. Schon lange. Und das ist normal, dass man sagt, ich möchte meinen Bruder zu mir holen, meine Eltern, meine erwachsenen Kinder. Und das muss möglich sein, und zwar außerhalb solch einer Kontingentlösung, weil Kontingent heißt immer, es gibt eine Grenze. Wir werden einer Partei unsere Stimme geben, welche die Interessen unserer Mitmenschen und Kinder vor die der Asylbetrüger und krimineller Einwanderer stellt, welche sie hofieren, als wären es direkte Wählerstimmen. Wir sind das Volk, Leipzig steht auf. Wir sind das Volk, wir sind das Volk, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Beirut. Wir sind bei den Vorbereitungen. Wir haben Koffer gekauft und Sachen, die wir in Deutschland brauchen werden. Nashtat und seine Familie sind Kontingentflüchtlinge. Sie dürfen nach Deutschland. Abdu, Nashtats Sohn, hat ein Diktiergerät. Er führt ein Exiltagebuch. Wir werden bestimmt befragt nach unseren Reisestationen. Erst Einwanderungsbehörde, dann Flughafen, dann der Flieger nach Hannover. Beirut im Botschaftsviertel. Ich stolpere in eine Gruppe, eine achtköpfige Familie. Sie bemerken meine rote Mikrofontasche. Ein Mann um die 50 bestürmt mich. Ich bin einer der syrischen Menschenrechtsaktivisten, die im Libanon leben. Ich wurde entführt. Mein Fall ist bekannt. Vor 5 Jahren habe ich mich und meine Familie registrieren lassen. Es gab keine Reaktion. Ich hatte ein Gespräch mit einem deutschen Beamten Ende August. Der Mann stellt sich vor als Mohammed Adel Suleiman Mohammed. Er sagt, da übt jemand von ganz oben Druck aus. Er bemühe sich um Resettlement, Aufnahme in einen Drittstaat. Hastig notiert er seine Handynummer. Später werde ich sein Gesicht noch viele Male sehen, als Foto auf den Aufnahmebögen des UNHCR. Ich habe auf Facebook gepostet, dass wir in 2 Tagen nach Deutschland fliegen. Alle gratulieren uns. Libanon im Bekaa-Tal, die Kleinstadt Ersal. Sie liegt nur ein paar Kilometer vor der syrischen Grenze. Tausende Menschen sind hierher geflohen aus der syrischen Stadt Kusayr, die vom syrischen Militär angegriffen wurde. Die Menschen hausen auf einer Bergebene vor dem Dorf, in Wellblechhütten und wilden Zeltsiedlungen. Wir betreten eines der Zeltlager. 10 Familien leben hier. 5 Männer umringen das Mikrofon. Eine Wasserzisterne reicht nicht. Manchmal haben wir auch gar kein Wasser. Die Kinder wollen sich frisch machen, die Kleidung muss gewaschen werden. Wir haben auch nicht genug Decken. Gestern haben sie uns Zeltplane und Bauholz gebracht. In diesem Zeltabschnitt hier schlafen wir zu 9. Wir liegen übereinander. Vom deutschen Flüchtlingsprogramm haben wir alle gehört, sagt Ahmed Lafliti. Er hat einen kleinen Supermarkt und ist im Nebenberuf Vizebürgermeister von Ersal. Ahmed drückt seine schwarze Motorradjacke zurecht. Durch die Flüchtlinge hat sich die Einwohnerzahl verdoppelt, sagt Lafliti. Das bringe einen gewaltigen Druck auf die Wasserversorgung, auf den Strom, den Verkehr, die Kanalisation, die Schulen. Es herrsche Chaos. Bei dem, was es für Europäer koste, 5000 Syrer nach Deutschland zu holen, und wenn man dann überlege, wie teuer hier ein Zelt wäre, mit dem Geld könnte man hier 50.000 Syrern helfen, meint Lafliti. So ist das mit dem deutschen Programm, sagt Fadi, mein libanesischer Dolmetscher, als wir am Abend aus Ersal zurückkehren. Fadi macht einen Schlenker durch einen Vorort von Beirut. Der Wagen zieht an Restaurants vorbei, die Flatrates versprechen. This area over there has a lot of Syrians that's working mainly in prostitution. Auf dem Bürgersteig stöckeln Frauen auf und ab. Syrerinnen, sagt Fadi. Früher seien die Prostituierten aus Russland und der Ukraine gekommen, heute aus Syrien. 1 Million Kriegsflüchtlinge sind im Libanon registriert. Dabei hat das Land selbst nur 4 Millionen Einwohner. Wenn die Syrer hier irgendeinen Job kriegen, arbeiten sie oft für die Hälfte oder weniger, falls sie denn einen bekommen. What's more important? Man muss abwägen. You know, being honest and having die Familienehre. Aber was, wenn die eigenen Kinder hungern und kein Dach über dem Kopf haben? Sending the woman get the money so they can feed and in this way they will find the kids happy, happier. Schickt man da nicht eher die eigene Frau auf den Strich, damit die Familie Essen hat? It's a big dilemma actually. Was einem früher wichtig war, spielt in diesem Durcheinander keine Rolle mehr. Woran soll man sich orientieren? I'm not sure what's more important anymore myself. Das weiß ich selbst auch nicht mehr. Okay. You already made a start. You already know some German now. Beirut. Ein Seminarraum. 20 Kontingentsyrer sitzen hier. In wenigen Tagen fliegen sie nach Deutschland. Dort bekommen sie nach kurzer Zeit einen Sprachkurs und eine Arbeitserlaubnis. Anders als die Asylbewerber müssen sie nicht Monate oder Jahre warten. Jetzt sitzen sie hinter aschgrauen Tischen und lauschen. Deutschland ist ein Rechtsstaat. Müll wird nach Sorten getrennt. Syrische Führerscheine gelten nicht. Kleine quadratische Fotokarten sollen sie vorbereiten auf die deutsche Erfahrung. Hier haben wir eine Karte zu Hänsel und Gretel. Hier haben wir Joachim Gauck und Angela Merkel. Hier haben wir Karten, die quasi Demokratie symbolisieren. Also ein Parlament, ja, eine Parlamentsdebatte und eine Wahlurne. Wir haben Karten zu Trachten, also Dirndl und Trachtenhose, ja, was typisch Deutsches. Und wir haben auch noch Fotos von Goethe und Schiller. Die Libanesen haben uns Jobs und Häuser gegeben. Sie hatten ja selbst Bürgerkrieg vor 30 Jahren. Allerdings ist das Leben hier wirklich sehr teuer. Nashtad ist 50. Kurde. Er rückt seine Strickjacke zurecht und glättet den gekämmten Schnurrbart. In Syrien war Nashtad Olivenbauer, Fliesenlegermeister und Immobilienhändler. In Beirut arbeitet er als Obstexporteur. Das Geld reicht nicht. Abdo muss auf dem Bau jobben. Zwei der Töchter in einem Jeansladen. Die Großfamilie leiht Nashtad Geld. Nur so können sie im teuren Beirut überleben. 1,5 Jahre lang. Bis der Anruf kommt, sie können nach Deutschland. Wir haben viel Familie in Deutschland. Shirin, Nashtads Frau. Sie zählt an ihren Fingern ab. In Deutschland leben 3 ihrer Brüder, eine Schwester, Tanten, Cousinen, ein Onkel. Ein Schwager ist sogar schon seit 50 Jahren da. Was lieben Sie an Ihrer Heimat besonders? Hier in Beirut haben sie Syrien sehr vermisst, sagt Shirin. Deutschland werde sich vertraut anfühlen. Am Abend nach dem Kurs bei der Familie. Shirin tischt Bananenkuchen mit Zimt auf. Wir quetschen uns zu fünft auf ein Schlafsofa. Die anderen stehen im Türrahmen. Auf einmal kommt Abdos kleinste Schwester aus der Küche. Farida ist 11, hat riesige Bambi-Augen und vorne eine Zahnlücke. Sie klappt ein Spiralheft auf. Ein selbstgeschriebenes Gedicht. Guten Morgen. Wie schwer ist der Abschied, auseinandergerissen zu werden? Der Verlust, eine Sache, die man liebt, aufzugeben. Wenn du eines Tages hier weg musst, ohne dass du begreifst, was mit ihr passieren wird. Diese Sache ist deine Heimat. Deine Heimat, dein Haus, dein Rückhalt. Sie allein erträgt alle Schwierigkeiten. Es gibt viele Familien, die das Land verlassen haben. Sie sind auseinandergegangen. Sie wissen nicht genau, was und warum. Sie haben die Ferne gewählt. Konnten sie sich dort zurechtfinden? Haben sie sich gefreut, weg zu sein? Alle freuen sich mit uns und hoffen, dass alles gut wird. Auch wenn wir glücklich sind, nicht alle werden gehen können wie wir. Immer wieder versuche ich, den Menschenrechtsaktivisten Mohammed auf seinem Handy zu erreichen. Er geht nicht ran. Ich treffe Rauda, eine syrische Journalistin, zu einem Interview. Ich erzähle ihr von Mohammed. Rauda sagt, er passe gut ins Bild. Im deutschen Auswahlprogramm gäbe es Unregelmäßigkeiten. Sowohl auf Seiten des Flüchtlingshilfswerks UNHCR, das Deutschland eine Vorauswahl von Flüchtlingen vorschlägt, als auch von deutscher Seite. Einige Personen, die das Aufnahmeprogramm sehr gut kennen, bestätigen, dass die Auswahlkriterien ungerecht sind. Unfair gegen die, die es am nötigsten hätten. Die Familien, die von der deutschen Regierung ausgewählt wurden, stammen aus der Mittelklasse. Ärzte, Ingenieure oder es sind Minderheiten, Christen, Kurden. Die offiziellen Kriterien für die ersten 5000 Kontingentflüchtlinge lauten: Deutschland nimmt Syrer auf, die besonders schutzbedürftig sind. Aufgenommen wird außerdem, wer Deutsch spricht oder in Deutschland Angehörige hat, so wie Nastat und seine Familie. Auch Personen, die dabei helfen können, Syrien nach dem Krieg wieder aufzubauen, werden berücksichtigt. Ärzte und Ingenieure würden diesen Kriterien entsprechen. Ich kenne etliche Menschenrechtsaktivisten, die zu ethnischen Minderheiten zählen und verfolgt werden. Keiner von ihnen wurde beim Aufnahmeverfahren berücksichtigt. Aus anderer Quelle höre ich, dass syrische Oppositionskräfte sowohl den UNHCR wie die deutsche Regierung bei der Auswahl von syrischen Flüchtlingen beraten. So käme es zu einer politisch gefärbten Auswahl. Rauda hat von diesem Vorwurf gehört, will aber nicht dazu zitiert werden. Sie verspricht, Namen von Menschenrechtsaktivisten zu nennen, die abgelehnt wurden, obwohl sie die Kriterien erfüllen. Beirut. Blauer Himmel und seltsame Ruhe. Dafür, dass hier mehr als 100 Menschen vor zwei Schaltern anstehen. Roberta Russo stellt sich etwas abseits dazu. Sie deutet auf die Wartenden. This is one of our registration centers. We have four of them throughout Lebanon. And in Beirut, we register an average of 1,000 persons, Syrian refugees a day. Throughout the country, we register 3,000 a day. Dies hier sei eine von vier Stellen im Libanon, an der sich Syrer beim UNHCR registrieren lassen, sagt Russo. Sie ist die verantwortliche Pressesprecherin. Mehr als 1,000 Syrer kommen alleine hierher, wo sie jetzt stehe. 3000 Syrer strömen zum UNHCR im Libanon jeden Tag. Jeder bekäme eine Nummer. Dann folgten eine halbe bis dreiviertel Stunde Befragung, um die Bedürfnisse jedes Einzelnen zu ermitteln. Ob eine Familie medizinische Unterstützung bräuchte, eine Unterkunft, Rechtsbeistand oder psychologische Hilfe. Basically, after the registration, we put in our database all the data. Mit diesen Angaben würde dann die Datenbank gefüttert. Dann folgten weitergehende Befragungen. Ende März hat sich eine Syrerin vor einem UNHCR-Büro im Libanon mit Benzin übergossen und angezündet. Eine Mutter von vier Kindern. The anxiety of not knowing what's gonna happen tomorrow and if you're going to be able to survive, it's, you feel it in people's and voices and you see it in people's eyes. Russo sagt, nicht zu wissen, was morgen geschieht, ob man es schaffen wird, zu überleben. Wenn man diesen Menschen in die Augen blickt, sehe man ihre Angst. Der Druck, der auf den UNHCR-Mitarbeitern lastet, sei gewaltig. Wenn ich Fragen zu Einzelfällen habe, möge ich die Registrierungsnummer nennen. Russo könne Auskunft zum Bearbeitungsstatus machen. Ohne Einzelfälle keine Information. Dalida, was denkst du über die Reise nach Deutschland? Es ist sehr schön. Wir steigen jetzt in ein Flugzeug. Ein Abenteuer. Nach 3,5 Stunden landen wir gleich in Hannover. Einige kommen nach Friedland, andere nach Bramsche. Von Deutschland aus probiere ich weiter die libanesische Handynummer von Mohammed. Endlich nimmt jemand ab. Die älteste Tochter. Ich kann nicht fassen, was sie mir auf Arabisch erzählt. Ich spreche mit einem Dolmetscher. Jetzt habe ich gestern noch mal diesen Mann angerufen und habe ich mit seiner Tochter gesprochen und die sagte mir, er ist leider verstorben inzwischen. Der Mann, mit dem ich gesprochen habe, fand ich natürlich ganz schrecklich. Und ich wollte sie jetzt bitten, noch mal mit dieser, ich glaube, Tochter dann zu sprechen, wenn sie rangeht. Ob es da ein Aktenzeichen gibt, dass ich von hier aus nachhaken kann. Okay. Wochenende. Wochenende. Das sind... Abdos Familie ist im Durchgangslager Friedland angekommen. Eine Anlage in der Nähe des Bahnhofs. Weiße, einstöckige Wohnblöcke. Die Kontingentsyrer bleiben 2 Wochen. Sie bekommen ersten Deutschunterricht und einen Orientierungskurs. Abdo ist aufgekratzt. Für jeden, der aus der Unterdrückung geholt wurde, ist es toll, hier zu sein. Als käme man aus der Hölle ins Paradies. Abdos Eltern sind erleichtert, hier zu sein, obwohl sie sich auch quälen. Wir können hier in die Cafeteria gehen. Ich stelle mich an und schäme mich. Wir bekommen das Essen umsonst. Alles ist hier kostenlos. Man soll doch unabhängig sein und arbeiten. Nashtad streicht durch sein silbernes Haar. Auswanderung ist doch keine Lösung. In Syrien leben 20 Millionen Menschen. Ich komme aus Syrien. Also Sie haben am Montag in dem Informationsmodul Bundesrepublik gehört, dass in Deutschland Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen im Gesetz steht. Und hier ist es halt nicht nur so, dass im Gesetz steht, sondern da wird auch ganz viel nachgeguckt und viel dafür getan. Woher kommen Sie? Ich komme aus Syrien. Aus Syrien. Wie alt sind Sie? Ich bin 19 Jahre alt. Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet. Sehr gut. Es wird für Sie als Eltern wahrscheinlich irgendwann schwierig werden, dass Ihre Kinder nämlich viel besser Deutsch gelernt haben und viel schneller als Sie. Das ist für die Eltern-Kind-Beziehung schwierig. Ich sage das deswegen, weil ich das ja auch erlebt habe mit meinen Kindern, als die Computer kamen. Auf einmal war ich nicht mehr die Mutter, die den Kindern die Welt erklärt haben, sondern meine Kinder haben mir erklärt, wie es geht. Abdo ist schwer begeistert von Friedland. Der penibel gemähte Rasen, die Ruhe. Abdo bleibt an einer Straße stehen. Sowas kenne ich aus Syrien überhaupt nicht. Ein Zebrastreifen. Ein Autofahrer sieht dich ankommen und schon hält er für dich an. Jetzt wissen wir, wie es in Deutschland ist. Im Kurs haben wir etwas über die Gesetze in Deutschland gelernt, wie das Leben hier ist. Das hat uns sehr genützt. Der Dolmetscher ruft in Beirut an. Okay. Die Tochter hebt ab. Okay. Ma salam. Ma salam, Ochti. Ma salam. Ma salam. Ma salam. Wallah mal. Ach, Scheiße. Mein Herz ist kaputt. Was hat sie denn gesagt? Der Ding geht es ganz schlecht. Mit 8 Leuten in einem Zimmer. Den Vater haben die im November haben die in Haft genommen. Er war 34 Tage, hat einen Hungerstreik gehabt. Mit 2 Kindern, Minderjährige, mit reingenommen. Dann haben die ihn entlassen und dann ein paar Tage später ist im Krankenhaus hin, haben die Leukämie festgestellt und er ist verstorben. Also er hat mir damals im Gespräch gesagt, dass er einfach schon vor den blutigen Unruhen Aktivist war, Demokrat. Pass auf, du machst jetzt nur Folgendes. Du holst dir dein Aktenzeichen so, und dann ein Draht zu Außenministerium, Außenamt. So, und dann werden wir mal sehen. Also das Außenamt, dann musst du einen Flüchtlingsrat, dann musst du einen Roten Kreuz, dann musst du alle in Bewegung setzen. Und dann wird was passieren. Machen wir unser Herz nicht eng mit der Feststellung, dass wir nicht jeden, der kommt, in unserem Land aufnehmen können. Ich weiß ja, dass dieser Satz sehr, sehr richtig ist. Aber zu einer Wahrheit wird er doch erst, wenn wir zuvor unser Herz gefragt haben, was es uns sagt, wenn wir die Bilder der Verletzten und Verjagten gesehen haben. Wir sind immer noch nicht gedrängt, hier zu wohnen. Dienstlaken. Ein Mann sitzt auf seiner Wohnzimmercouch und betrachtet ein Foto. Da sieht so eine Familie, eine Frau mit Tochter und Sohn, gehe ich davon aus. Und die Frau vom Bundespräsident begrüßt sie ganz höflich und sympathisch in Deutschland. Und sie sehen natürlich glücklich und ein bisschen überrascht aus. Ja? Ein offizielles Foto vom Besuch des Bundespräsidenten in Friedland. Auf dem Bild ist Daniela Schaar zu sehen. Sie schüttelt die Hand von Shirin. Im Hintergrund steht ihr Sohn Abdo. Ich kann nicht behaupten, dass die Frau vom Präsident das so schlecht oder negativ meint. Sie ist auch Mensch und sie hat natürlich ein sehr gutes Gefühl. Das wird einfach in Medien so dargestellt. Das gucken Sie mal nach. Wir haben unsere Aufgabe schon erfüllt. Wir haben die Leute schon empfangen und lasst uns bitte jetzt in Ruhe. Ja? Ahmed Katabil legt das Foto zur Seite. Er ist selbst Syrer. Sein Land verlassen hat er lange vor dem Bürgerkrieg. Ich bin seit 2002 in Deutschland. Hier habe ich Maschinenbau studiert und promoviert. Ich arbeite zurzeit als Lehrer im Berufskolleg. Und unterrichte auch in Fachhochschule, Werkstofftechnik und Hüttentechnik. Wir haben ein Kind, er heißt Karam. Katabil ruft in Damaskus an. Mama? Ist Mama bei euch? Rufen Sie später noch einmal an, sagt die Frau am anderen Ende. Katabil führt durch sein Haus in Dienstlaken. Er hat Böden und Wandvertäfelung neu auslegen lassen. Gelsenkirchener Barock, ein Traum in Rotbraun. Über der Bürotür im ersten Stock hängt ein Hirschgeweih. Daneben die Basmala in Goldschrift, eine islamische Gebetsformel. Auf dem Tisch liegt ein roter Ordner mit der Aufschrift Mutter. Und dann haben wir gedacht, das gehört meiner Mutter. Die Zukunft. Wir sind dabei, aufzuräumen. Immer noch aufzuräumen. Zwei Zimmer. Für sie, für ihre Ruhe, haben wir gedacht. Und ein Badzimmer. Nach dem Tod meines Vaters habe ich versucht, meine Mutter nach Deutschland hier hinzuholen. Ich habe uns verpflichtet, gegen die deutsche Staat, gegen Ausländeramt in Dienstlaken, in allen Verpflegung bzw. Krankenversicherung alles zu zahlen. Das heißt, meine Mutter lebt nicht auf die Kosten von Staat. Und das ist eigentlich auch gesichert, da ich Beamter bin und meine Frau ist Ärztin. Trotzdem hat die deutsche Botschaft in Beirut den Antrag abgelehnt, weil sie betrachtet meine Mutter als Palästinenser und nicht als Syrer. Sie ist allerdings in Syrien geboren und groß geworden. Sie hat syrische Papiere, aber mit einem Status Syrer mit palästinensischer Herkunft. Die zweite Anordnung des Kontingents, das den Familiennachzug dient, gilt als Bürokratiemonster. Und da ist der Skandal aus Bayern. Das dortige Innenministerium praktizierte einen Familiennachzug für Reiche. Syrer, die in Bayern leben, mussten ein Einkommen nachweisen, das ausreicht, um nachziehende Familienangehörige zu versorgen. Anträge ohne eine finanzielle Verpflichtungserklärung wurden nicht an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weitergeleitet. Eine Vorgabe des Bundesamts, sagte das bayerische Innenministerium. Falsch. Eine Verpflichtungserklärung sei nicht Voraussetzung, stellte das Bundesamt richtig. Doch Zweifel bleiben. Auf 5000 Plätze kommen 50.000 Anträge. Kontingent heißt immer, es gibt eine Grenze. Es gibt die Möglichkeit hierfür im Aufenthaltsrecht, wenn eine außergewöhnliche Härte vorliegt. Aber das wollen die Innenminister von Bund und Ländern nicht. Bei 50.000, die hier leben, wenn jeder Zweite 4 Angehörige hat, wären sie schon bei einer Zahl von 100.000, was auch von den Kirchen übrigens gefordert wird. Bei. Hey. Schlau? Ich habe jetzt versucht, mit dem zu erreichen. Sie hat mir eine andere Nummer gegeben. Sie ist jetzt leider zu anderem Flüchtlingslager. Sehen Sie den Spaß, die meine Mutter jeden Tag erlebt? Das ist jetzt jeden Tag woanders. Auch für Kurden oder Palästinenser wie Katabils Mutter ist der Familiennachzug schwierig. Viele haben keinen syrischen Pass. Katabil schreibt an den deutschen Bundespräsidenten, den Außen- und Innenminister. Glück hat er bei der Vizepräsidentin des Bundestags, Claudia Roth. Sie hakt für Katabil bei der deutschen Botschaft in Beirut nach. Schließlich kommt die Zusage. Für Katabil schließt sich der rote Ordner Mutter nach einem Dreivierteljahr. Heute hat der Journalist mit mir gesprochen. Er hat mir Fotos gezeigt, Demonstranten mit Plakaten. Wir sind das Volk Deutschland, Deutschland über alles. Seht ihr, seht ihr, Refugees are welcome here. Say it laut, say it clear, Refugees are welcome here. Liebe Leipziger, liebe Mitstreiter, wir gehen nicht nach Hause, so wie sich das die andere Seite wünscht. Leipzig steht auf, heißt es heute. Leipzig steht auf, will wie in der Vergangenheit so auch in der Zukunft friedlich demonstrieren. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Ich richte mich an alle Personen im Kreuzungsbereich. Leipzig-Schönefeld. Ein Asylbewerberheim, in dem auch Syrer leben. Eine Straßenecke weiter versammeln sich Demonstranten. Sie wollen das Heim hier nicht. Die Polizei sichert die Kundgebung mit einem Großeinsatz ab. Auf der anderen Straßenseite eine Kundgebung von Refugees Welcome. Die Wiese dunkel und kalt. Demonstranten tragen Kapuzen. Handy-Displays gleisen auf. Wir wissen nicht, was jetzt gleich hier passiert. Die Nazis stehen im Moment relativ am Ende der Polizeiautokette mit ungefähr 70, 80 Leuten und Fackeln. Es ist total wichtig, dass nach wie vor wir hier direkt am Heim sind, um zu zeigen, dass die Leute im Heim sicher sind, dass wir aus dem Stadtteil hier sind und dass egal, was da drüben nachher passiert, wohin die Nazis abziehen, wir hier ein deutliches Zeichen setzen und es nicht zulassen, dass die hier direkt vor das Heim ziehen mit den Fackeln. Nehmen wir an, in Syrien ist Krieg. Warum kommen die zu uns, wenn sie doch hätten in ein Land, das neben Syrien liegt, gehen könnten, wo kein Krieg herrscht? Die müssen ja nicht quasi durch die halbe Welt reisen, um zu uns zu kommen und um bei uns Asyl zu suchen. Wir haben nichts dagegen, wenn Leute ihre Meinung sagen, aber wir haben was dagegen, wenn Volksverhetzung stattfindet. Und deswegen sind wir heute hier. Man hat uns unsere Bürgerrechte beraubt, indem man entschieden hat, ein Asylantenheim direkt vor die Grundschule unserer Kinder einzurichten und selbige dann politisch zu instrumentalisieren. An diesem Abend dürfen die Asylanten das Heim nicht verlassen. Wir werden einer Partei unsere Stimme geben, welche die Interessen unserer Mitmenschen und Kinder vor die der Asylbetrüger und krimineller Einwanderer stellt, welche sie hofieren, als wären es direkte Wählerstimmen. Wir sind das Volk, Leipzig steht auf. Wir sind das Volk, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Jeder dritte Deutsche fände ein Asylantenheim in der Nachbarschaft problematisch. Er gab jüngst eine Umfrage von Infratest DIMAP. Es gibt in Deutschland neben solchen Stimmen, wie sie eben eingespielt wurden, auch eine wachsende Solidaritätsbewegung mit Flüchtlingen, mit Asylsuchenden. Wir stellen dies fest, dass an sehr vielen Orten spontane Gruppen sich gründen, Flüchtlinge unterstützen, Kindern beim Deutschlernen helfen. Es ist eine Welle der Solidarität und es gibt auch diese ablehnenden Stimmen, die Sie eben dargestellt haben. Wenn sich ein Landrat hinstellt, ich rede von einem realen Fall, und sagt, jetzt mussten wir ja auch welche aufnehmen und haben sie halt unterbringen müssen in, ja, dann sagt er im Prinzip, eigentlich wollte ich die Menschen nicht. Der reale Fall spielt in Thüringen, in der Kleinstadt Greiz. Die Macht der Kommune. Mein Name ist Martina Schweinsburg, ich bin Landrätin seit dem 27.05.1990 hier in Greiz. Es war die dringende Bitte des Landesverwaltungsamtes, syrische Flüchtlinge aufzunehmen. Politik kann Stimmungen steuern. Dann überschlugen sich die Ereignisse, vor allen Dingen im Fernsehen. Man hat gesehen, was in Syrien los ist. Und dann habe ich gesagt, wir müssen jetzt irgendwie helfen. Und wir haben uns gemeldet und waren bereit, 56 Kontingentflüchtlinge aufzunehmen. Man hat uns aber keine syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge geschickt, sondern Asylbewerber. Die Hälfte davon syrische Asylbewerber, dann Afghanen, Tschetschenen. Ja. Schweinsburg schrieb an das Landesverwaltungsamt. Sie habe Kontingentflüchtlinge aufnehmen wollen, keine Asylbewerber. Sie sei falsch informiert worden, schrieb sie später in einem offenen Brief an die Greizer Bürger. Ja, mein Name ist Madeleine Hänfling, ich bin Vorstandsmitglied im Flüchtlingsrat Thüringen. Bei dem Kontingent Flüchtlinge, das sind geprüfte Flüchtlinge, ne? Und ich glaube, viele denken dann so, da ist alles prima und alles super und die können sich auch benehmen. Also das ist ein völlig schräges Bild. Kontingentflüchtlinge haben in der Regel ihr gesamtes Asylverfahren schon vor der UNO durchgegangen und bekommen dann hier im Prinzip zwischen 4 und 8 Wochen maximal ihre Papiere, und sodass ursprünglich dieses Lehrlingswohnheim dann wirklich nur für 8 Wochen genutzt werden sollte, zumal es auch im Rahmen der Städtebauförderung zum Rückbau entstand. Das muss man ganz deutlich sagen. Also das will mir einfach nicht in den Kopf. Also das ist wirklich ein ganz krasses Verwaltungsdenken oder so, dass man da einen Unterschied macht. Unglücklicherweise an diesem Tag, an dem Donnerstag früh, wo die kommen sollten, kam vom Flüchtlingsrat Thüringens die Botschaft in der Zeitung rüber, die Syrer weigern sich hierher zu kommen, weil sie hier diskriminiert werden, schlecht behandelt werden und so weiter und so fort. Mit dem Resultat, am Donnerstagnachmittag sollten die Flüchtlinge kommen und am Donnerstagnachmittag hatten wir dann nach dieser Zeitungsmeldung die erste Nazi-Demonstration angemeldet. Hänfling sagt, die Syrer hätten von sich aus nicht nach Greiz gewollt. Es sei für einen schlechten Umgang mit Asylanten bekannt. Hänfling glaubt, das Protestschreiben, mit dem sich die Landrätin über normale Asylanten beschwerte, hätte den Nazis genützt. Also die Nazis wären sowieso da gewesen. Die Frage ist halt, wie weit geht es dann am Ende, ne? Also schließen sich sozusagen die normalen Bürger in Anführungsstrichen an. Ich glaube, dadurch, dass sie nicht ausreichend kommuniziert hat vorher, hat sie das befördert, weil dadurch sofort bei den Leuten diese Anti-Establishment-Haltung, ne? Also wir werden hier nicht gefragt, über unsere Köpfe wird jetzt hier gerade was entschieden, aufploppte und die ein relativ leichtes Spiel hatten, das auch genau nach außen zu tragen. Unsere Erfahrung ist, wenn sich Verantwortungsträgerinnen und Träger klar positionieren, nimmt das ganz vielen Leuten den Wind aus den Segeln. Zehn, elf Uhr morgens. Ich gehe zu einem Kino. Ich habe gehört, dass es da eine Ausstellung gibt mit neuen Automodellen. Abdo postet ein Foto auf Facebook. Ein futuristischer, silberfarbener Rennwagen. Ich freue mich, neue Dinge kennenzulernen. Ein Fax aus dem Libanon. Fünf eng beschriebene Seiten auf Arabisch. Die Tochter des verstorbenen Mohammed sei in Syrien verhaftet worden, weil ihr Vater sich für Menschenrechte einsetzte. Ihr Vater sei immer wieder vor den Augen der Familie zusammengeschlagen worden. Mehrere Male sei er entführt worden. In Beirut hätten ihn Unbekannte überfallen und eine Spritze injiziert. Kurze Zeit später sei er an Leukämie verstorben. Am 24. Juli 2013 hätte der UNHCR mitgeteilt, dass eine Ausreise nach Deutschland stattfinde, sofern Deutschland einverstanden ist. Hallo Julia, vielen Dank für dein SMS. Auf Wiedersehen, Herr Schröder. Tschüss Felix, guten Abend meine Damen und Herren. Guten Morgen Frau Schröder. Guten Morgen, oh danke. Wiedersehen, gute Nacht Mama. Abdos Familie ist nach Berlin umgezogen. Ein Cousin von Shirin wohnt da. Sie kommen in einem Wohnheim für Flüchtlinge unter. Der Sprachkurs hat begonnen. Für alle außer Abdo. Ihm war es recht. Er wollte nicht mit den Eltern im selben Deutschkurs sitzen. Wenn die anderen mittags vom Kurs kommen, schnappt er sich ihr Lehrbuch. Er stromert viel durch die Stadt. Abdos Abendkurs Deutschland im Kneipenschein am Cottbusser Tor. Das habe ich schon oft gesehen in Deutschland. Ein Mann mit Hund. Die Leute nehmen sie überall mit hin. In Züge, Busse, auf die Straße, sogar ins Haus. Abdo bleibt vor einem Restaurant stehen. Scampi, Hummer, Krebse. Das esst ihr hier? Als Delikatesse? Schau mal, da ein Fahrradfahrer. Und hinter dreien radelt seine kleine Tochter. Als einer aus dem syrischen Volk finde ich es hier toll. Die Leute sind fröhlich, unkompliziert. Du kannst einfach mit ihnen reden. Sowas wollen wir in Syrien haben. Nicht Zerstörung und Krieg. Ein Liebespärchen vor einer Ampel. Die beiden küssen sich. Sowas habe ich bei uns noch nie gesehen. Syrien ist ein islamisches Land. Gut, das ist persönliche Freiheit. Mir persönlich gefällt das nicht so gut. Es ist Teil dieser Gesellschaft, Ausdruck von Freiheit und Demokratie. Rendsburg, Königstraße 17. In dem roten Klinkerbau befindet sich eine Abschiebehafteinrichtung. Hier sitzt Samir aus Syrien ein. Ein Wärter führt uns in einen Besucherraum mit zartgelb getünchten Wänden und Fenstern. Sie sind deckenhoch und weiß vergittert. Im Nebenraum spielen die Mithäftlinge Kicker. Frühlingssonne fällt auf Samirs Gesicht. Ich bin zu Fuß über die Grenze zur Türkei und danach bin ich nach Istanbul gegangen. Von dort bin ich geschleust worden. Bis zur türkischen Grenze dauert es eine halbe Stunde. An der Grenze wollten sie uns zurückhalten, aber ein Menschenrechtsaktivist hat vermittelt, dann ließen sie uns durch. Das ist auch für mich persönlich nicht aushaltbar, wenn ich diese Töne von ihnen höre. Ich sehe die Familien vor mir, die aus Bulgarien gekommen sind, die wieder abgeschoben werden, glücklich waren, in Deutschland zu sein und dann, wie der Mann in Abschiebehaft, den sie schildern, dem anscheinend die Zurückschiebung droht. Wir fragen die Leute, sie informieren uns, wo die Schleuser sind. Bezahlt habe ich 11.000 Euro, dafür haben wir unser Haus verkauft. Meine Eltern leben jetzt bei meinem Onkel. Es war vereinbart, uns nach Schweden zu schleusen. Als unser Flugzeug Italien erreicht hat, nahmen sie uns Fingerabdrücke ab. Sie erlaubten uns nicht, weiterzufahren. Die Behandlung in Italien war schlecht. Sie haben uns 4 Tage nichts zu essen gegeben. Sie wollten uns zwingen, unsere Fingerabdrücke zu geben. Am Ende sahen wir keine andere Lösung. Samir erzählt, dass der Schleuser ihn nach Schweden brachte. Die schwedischen Behörden nahmen wieder unsere Fingerabdrücke. Nach einer Weile sagten sie, dass es da Fingerabdrücke in Italien gäbe und dass wir dorthin abgeschoben werden sollten. Ich habe meine Eltern und Freunde angerufen und sie meinten, die Situation in Italien für Flüchtlinge sei schrecklich. Bevor sie dich nach Italien abschieben, komm lieber zurück zu uns nach Syrien. Ich bin psychisch am Ende. Ich komme aus dem Krieg. Nun sitze ich hier im Gefängnis. Wir waren in einem Gebiet, wo die Nusra-Front gegen die Kurden gekämpft hat. Die Miliz hat mir den Finger abgeschnitten. Meinem Bruder haben sie die Hand abgetrennt. Wir als Kurden hatten bis vor kurzem keinen syrischen Pass. Aber in letzter Zeit haben sie uns Ausweise erteilt. Das hieß, dass wir zur Armee eingeteilt werden. Deswegen bin ich geflüchtet. Von Schweden fuhr ich nach Deutschland, um hier Asyl zu beantragen. Ich wurde im Zug festgenommen. Polizisten stiegen ein und fragten nach meinem Pass. Ich sagte, ich könne mich nicht ausweisen. Sie haben mich festgenommen. Abgeschoben werden muss Samir wegen der Dublin-III-Verordnung. Sie schreibt vor, dass das europäische Land, in das ein Flüchtling zuerst einreist, für dessen Asyl zuständig ist. Daher muss Samir zurück nach Italien. Deutschland und Europa haben hier 2 Gesichter. Wenn Menschen hierher gekommen sind, dann muss ihr Asylantrag geprüft werden und ich kann sie nicht zurückschicken nach Bulgarien, was die Menschenrechte nicht achtet, oder auch nach Italien, wo die Flüchtlinge in der Obdachlosigkeit landen und nach den ersten Monaten überhaupt kein Unterstützungssystem aufgebaut wurde. Ich rufe Bernd Mesowitsch an und lege ihm den Fall des syrischen Menschenrechtsaktivisten Mohammed vor. Mesowitsch sichtet für Pro Asyl Fälle von Flüchtlingsfamilien, die sich ungerecht behandelt fühlen. Eine deutsche Zusage, die wieder zurückgezogen worden sei, kommt Mesowitsch seltsam vor. Auch wenn es zeitlich in die Zusammenstellung des ersten Flüchtlingskontingents passe. Politische Gründe dafür, dass Mohammed nicht aufgenommen wurde, kann sich Mesowitsch nicht vorstellen. Also es gibt immer mal solche Behauptungen, nicht nur im Libanon. Ich bin da sehr skeptisch bei solchen Behauptungen. Er empfiehlt, den UNHCR mit dem Fall zu konfrontieren. Zuvor muss die Familie eine Schweigepflicht-Entbindungserklärung unterzeichnen. Ich rufe die Familie an und maile ihr einen Vordruck zu. 2 Wochen vergehen. Der Dolmetscher hakt für mich bei der Familie nach, was mit der Entbindungserklärung sei. Es geht jetzt darum, hast du denn diese Entbindungserklärung geschickt per E-Mail? Klar. Gut. Also die haben mir also damals 3 E-Mails geschickt, das heißt, sie haben also Mail und sie haben mir auch dieses Fax geschickt, was du dann ja auch gelesen hast, diese 5 Seiten. Ja, ja. Und die haben jetzt gesagt, das können sie nicht machen. Das können sie nicht machen. Ich hab denen nur erzählt, die sollen ja unterschreiben, sonst könntest du überhaupt nichts für die tun. Anders geht ja nicht. Ist es für die Familie zu vertraulich, die Akte freizugeben? Glauben Sie, ich sei Teil einer Verschwörung? Haben Sie die Hoffnung aufgegeben? Verbergen Sie etwas? Sie unterzeichnen die Entbindungserklärung nicht. Genauso Rauda. Sie hatte versprochen, Namen von Menschenrechtsaktivisten zu nennen, die zu Unrecht kein Resettlement bekommen. Auch Rauda schweigt. Abdo mit seiner ältesten Schwester Laila und Vater Nashtat bei der Familienkasse. Auf Nashtats Schoß eine durchsichtige Umschlagtasche mit rotem Druckknopf. Die gesammelten Werke der Familie. Kindergeldantrag, Rentenkassenbestätigung, Aufenthaltstitel, Einschulungsbescheide. Die Sammlung ist daumendick. Willkommen in Deutschland. 2 Jahre darf die Familie in Deutschland bleiben. Würden Sie für immer hier bleiben? Jeder Mensch hat seine Herkunft, seine Muttersprache, Rasse, sein Heimatland. Zwangsläufig. Auch wenn du das selbst nicht auswählst. Die anderen werden dir das schon sagen. In Syrien sind meine Liebsten, meine Freunde. Wir haben 50 Jahre da gelebt. Hier wird man gefördert, wenn man studiert oder ein Talent hat. Bei uns gibt es sowas nicht. Aber ich habe 17 Jahre in Syrien gelebt. Egal, wo du hingehst, egal, wie lange du bleibst, am Ende kehrt man in die Heimat zurück. Auch meine Kinder, wenn sie hier geboren werden. Am Ende werde ich nach Syrien zurückgehen. Ich betrachte Abdo. Seine Begeisterung für Berlin ist wie ausgeknipst im Kraftfeld des Vaters. Es ist nicht das Regime, das in Syrien kämpft. Und auch nicht Bashar al-Assad. Es gibt eine iranisch-russische Agenda. Es wird vielleicht auch euch erreichen. Und die Türkei, den Irak, vielleicht sogar den Iran. Das alles wird noch Jahre dauern. Bis dahin will ich Deutsch lernen und Arbeit finden. Bis Mitte März 2014 sind im Rahmen der ersten Aufnahmeanordnung rund 4.000 syrische Kontingentflüchtlinge in Deutschland eingereist. Dies teilte das Bundesministerium des Innern auf Anfrage des Mediendienstes Integration mit. Im Rahmen der zweiten Anordnung waren es lediglich 20. Ein Sprecher des Ministeriums erklärte dazu, ein Großteil der Vorschläge aus den Bundesländern sei erst Ende Februar beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eingegangen. Auch seien viele Anträge fehlerhaft und unvollständig gewesen. Ob nun über eine Ausbildung oder auf irgendeinem anderen Weg. Ich will am Ende studieren und einen guten Job. Pläne hat auch Laila, Abdos ältere Schwester. Sie hat da jemanden kennengelernt. Nun steht die Verlobung an. Ihr Liebster ist ein Syrer. Ein Flüchtling, wie sie. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Oh, why can't my dream come true? Ein Kontingent sucht Asyl. Ein Feature über deutsche Flüchtlingspolitik und die Macht der Kommunen. Von Thilo Guschers. Es sprachen Samuel Weiß, Caroline Eichhorst, Philipp Goos, Thomas Mehlhorn, Elisabeth Hoppe, Sandro Tajuri und Jonas Beck. Technische Realisation: Kai Schliekelmann und Markus Freund. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion: Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2014.